thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Thank you for your word. Danke für dein Wort. That we can study. Dass wir studieren können. That gives us wisdom. Das uns Weisheit gibt. To live our lives. Unser Leben zu leben. According to truth. Der Wahrheit gemäß. Please bless this to our hearts. Segne das jetzt zu unseren Herzen. In Jesus' name. Jesu Namen. Amen. Amen. We're in 1 Samuel 23. Wir sind in 1. Samuel 23. David is a fugitive. Dann David ist ein Flüchtling. A Flüchtling? Fugitive. Flüchtling, ja. It's a refugee, right? Ja, Flüchtling. Flüchtiger, ja, yeah. Ja, ja. He is auf der Flucht. Yeah. He is a fugitive, not a refugee. He's a fugitive. Yeah. Right? Er ist auf der Flucht. Yeah. Okay, let's begin to read. Fangen wir an. In verse 1. Vers 1. Then they told David, saying, "Behold, the Philistines are fighting against Keilah and are plundering the threshing floors." Und man berichtete David, siehe, die Philister kämpfen gegen Keilah und plündern die Tennen. So David inquired of the Lord, saying, da befragte David den Herrn und sagte, "Shall I go and attack these Philistines?" Soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? And the Lord said to David, "Go and attack the Philistines and deliver Keilah." Und der Herr sprach zu David, zieh hin und schlage die Philister. But David's men said to him, "Behold, we are afraid here in Judah. How much more then if we go to Keilah against the ranks of the Philistines?" Aber die Männer David sagten zu ihm, "Siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda. Und wie sollten wir gar nach Keilah gegen den Schlachtreihen der Philister ziehen?" Then David inquired of the Lord once more. Da befragte David wieder den Herrn. And the Lord answered him and said, "Arise, go down to Keilah, and I will give the Philistines into your hand." Und der Herr antwortete ihm und sprach, "Mach dich auf und zieh nach Keilah hinab, denn ich will die Philister in deine Hand geben." It's nice to get feedback from the team, huh? Es ist schön vom Team auch eine Rückmeldung zu bekommen. And David wasn't upset. Und David war nicht verärgert. That they questioned. He just went. Dass ihn gefragt haben. He just went back to the Lord to double check. Er ist zum Herrn zurück, um sich zu vergewissern. And the Lord was not upset. Und der Herr war auch nicht irgendwie verärgert darüber. My father was a master craftsman. Mein Vater war ein Spitzenhandwerker. And he always told me, Robert. Und er sagte mir immer, Robert. Before you make a cut. Bevor du einen Schnitt machst. Triple measure. Mess dreimal. Three times measure before you make an important cut. Bevor du wichtiges auseinanderschneidest, misst es lieber dreimal ab. David is double checking. David vergewissert sich zum zweiten. Can lose nothing. Er kann ja nichts verlieren dabei. Verse 5. Vers 5. So David and his men went to Keilah and fought with the Philistines. Und David zog mit seinen Männern nach Keilah und kämpfte gegen die Philister. And he led away their livestock and struck them with a great slaughter. Und trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine große Niederlage. Thus David delivered the inhabitants of Keilah. Und so rettete David die Bewohner von Keilah. Now it came about when Abiathar the son of Abimelech fled to David at Keilah. Es geschah aber, als Abiathar, der Sohn Ahimelechs, zu David nach Keilah floh, that he came down with an ephod in his hand. Kam er hinab mit einem Ephod in seiner Hand. That's the prayer garment. Das ist der Priesterschurz. And he has it in his hand. Und den hat er jetzt in seiner Hand. Verse 7. Vers 7. When it was told Saul that David had come to Keilah, und es wurde Saul berichtet, dass David nach Keilah gekommen sei. Saul said, "God." Da dachte Saul. Saul said, "God has delivered him into my hand." Da sagte Saul, Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben. For he shut himself in by entering a city with double gates and bars. Denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Now Saul is the picture of the carnal mind. Und Saul ist das Bild eines fleischlich gesinnten Verstandes. That refuses to live in obedience to the word. Der nicht der Gehorsam zum Wort hin leben will. The Lord rejected him as king. Der Herr lehnte ihn ab als König. Because Saul rejected the word of the Lord. Weil Saul das Wort des Herrn ablehnte. 1 Samuel 15, verse 22. 1. Samuel 15, 22. The prophet Samuel said to Saul. Da sagte der Prophet Samuel zu Saul. To obey is better than sacrifice. Gehorsam ist besser als Opfer. But here we have the carnal man. Hier haben wir den fleischlichen Menschen. Acting religious. Der religiös sich benimmt. Speaking as though God is for him. Und Bemerkungen macht, als ob Gott auf seiner Seite wäre. It's like the Pharisees in the Gospel of John. So wie die Pharisäer im Johannesevangelium. They said, "We know who our Father is." Sie sagten, ja, wir wissen, wer unser Vater ist. And Jesus said in John 8:44. Doch Jesus sagt in Johannes 8:44. Yeah, your father is the devil. Euer Vater ist der Teufel. Who was a liar from the beginning. Ein Lügner von Anfang an. And he goes on to say, my word is not in you. Weiterhin bemerkt er, dass mein Wort nicht in euch ist. So Saul, a picture of the of natural wisdom. Saul ist das Bild des natürlichen, der natürlichen Weisheit. In James 3, that comes from below. Das finden wir in Jakobus 3, die kommt von unten. Is acting religious here. Und benimmt sich religiös. And I'm sure that his men are impressed. Und seine Männer sind wahrscheinlich beeindruckt. God has delivered him into my hand. Gott hat ihn in meiner Hand ausgeliefert. Wow, Saul is so spiritual, isn't he? Saul ist so geistlich, ist er nicht? But let's see what God has to say. Doch schauen wir, was Gott wirklich da sagt. Verse 8. So Saul summoned all the people for war. Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf. To go down to Keilah to besiege David and his men. Um nach Keilah hinabzuziehen, damit sie David und seine Männer belagern. Now David knew that Saul was plotting evil against him. David wusste, dass Saul gegen ihn sich verschworen hatte. So Saul was plotting evil. Saul hat Böses geplant. But to get his men to follow him. Aber um seine Männer dazu zu bewegen, ihm zu folgen. He deceived his men into believing that David was the one who was plotting evil. Hat er seine Leute eben getäuscht, indem er ihnen vormachte, dass David der Böse ist, der das Böse geplant hat. Let's continue. Fahren wir weiter. So he said to Abiathar the priest, bring the ephod here. Und er sagte zum Abiathar, dem Priester, bring das Ephod her. This goes along with Sunday night's message so well. Das geht so passt so gut zur Sonntagabendbotschaft. When you pray, don't be like the Gentiles. Wenn du betest, sei nicht so wie die Heiden. God is not impressed by a lot of words. Gott ist nicht durch die Vielzahl der Worte beeindruckt. Don't think that because you speak a lot, God's going to listen. Glaub nicht, dass Gott eher hört, wenn du viel sprichst. Don't be like them, Jesus said. Sei nicht so wie sie, sagte Jesus. But in Matthew 6:8, doch in Matthäus 6:8, he says, go into your prayer closet, close the door. Geh in deinen Gebetskämmerchen, schließ die Tür. For your Father knows what you need before you ask. Denn dein Vater weiß, was du brauchst, bevor du ihn noch bittest. And here's a perfect example of Sunday's message. Und hier ist wirklich ein perfektes Beispiel von Sonntagabend. How our Father in heaven, wie unser Vater im Himmel, will never allow us into a situation, wird uns nie in eine Situation hineinlassen, where he has not pre-planned a deliverance, für die er nicht schon vorbereitet hat mit einer Befreiung. But the thing is, the natural mind will never recognize God's deliverances. Doch der natürlich gesinnte Verstand wird Gottes Tür der Befreiung nie finden. In 1 Corinthians 2, in 1. Korinther Kapitel 2, it says that, da steht, through the wisdom of the world they crucified the Prince of Peace. Durch die Weisheit der Welt haben sie den Prinz des Friedens gekreuzigt. And through the wisdom of this world they did not recognize the Christ. Und durch die Weisheit dieser Welt haben sie den Christus nicht erkannt. Because if they had, they would never have crucified the Lord of glory. Denn hätten sie ihn erkannt, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nie gekreuzigt. The natural mind, der natürlich gesinnte oder irdisch gesinnte, does not recognize God's deliverance. Erkennt Gottes Befreiung nicht. God always provides one. Denn Gott hat eigentlich immer eine mit eingeplant. But the natural mind, as we talked about in months before, doch der irdisch Gesinnte, wie wir schon vor Monaten andeuten, in James 3:15, is first natural. Jakobus 3:15, earthy. Irdisch zuerst einmal. Epigeos. Epigeos, das Griechische. And we can say that it never sees beyond what it can see with the natural eye. Es sieht niemals jenseits von dem, was das natürliche Auge sehen. But the spiritual mind knows by faith. Doch der geistlich Gesinnte sieht im Glauben. Romans 8:28. For we know. Römer 8:28. Denn wir wissen. That God works all things to the good. Dass Gott alle Dinge zum Guten bewirkt. For those who love Him. Für die, die ihn lieben. For those who are called according to His purpose. Die nach seinem Plan berufen sind. We love God. Wir lieben Gott. As we love His Word. Genauso wie wir sein Wort. We cannot say that we love God and not love what God says. Wir können doch nicht sagen, dass wir Gott lieben, aber nicht das mögen, was er sagt. John 15, abide in me and my word abides in you. Johannes 15, verweilt in mir, so dass mein Wort in euch verweilen möge. Ask anything you would and I will do it. Bittet alles in meinem Namen und ich werde es euch gewähren. But the natural mind, doch der irdisch Gesinnte, denkt niemals jenseits einer natürlichen Situation. Does not believe, glaubt nicht, that God is the Alpha and Omega. Dass Gott das Alpha und das Omega ist. Oh, he might theoretically. Theoretisch vielleicht. He might theologically. Theologisch ja. Maybe poetically. Poetisch, but not realistically. Aber nicht realistisch. Not enough that it would affect the way he would act in a circumstance. Nicht zu diesem Ausmaß, dass es seine Handlungen beeinflusst. That he would say, give me the ephod. Dass er sagen würde, gebt mir diesen Priesterschutz. I must go before the Lord. Ich muss vor den Herrn gehen. And seek his deliverance. Und seine Befreiung suchen. This is what David does. Und das macht David. He goes before the Lord. Er geht vor den Herrn. And he prays. Und er betet. Shall we fight the Philistines? Sollen wir die Philister bekämpfen? They are much stronger than us. Die sind viel stärker wie wir. But our brethren in Keilah. Aber unsere Brüder in Keilah. Are prisoners. Sind eingefangen. In bondage. Sind in Knechtschaft. No one is delivering them. Shall we go? Keiner hilft ihnen. Sollen wir gehen? The Lord says, go. Der Herr sagt, ja. Let's go, men. Gehen wir, Männer. Where? Wo? To Keilah. Keilah. The Lord just spoke to me. Der Herr hat zu mir gesprochen. Are you sure? Bist du sicher? You're right. I'll double check. Ich werde, ja, du hast recht. Ich werde nochmal nachfragen. Herr, my men are doubting. Meine Männer sind noch nicht sicher. No problem. Kein Problem. Can you give me a confirmation on this? Gib mir eine Konfirmation. Shall we go to Keilah? Sollen wir nach Keilah gehen? Go. Ja. The Lord said, go. Der Herr sagt, I'm sure now. Ja, ich bin Let's sicher. Go. Gehen wir. And they have a great slaughter. Und dann haben sie ein Gewinnen, sie haben ein großes Metzeln. And look at verse 10. Und dann in Vers 10. David does it again. Und David sprach. He goes before the Lord. Er geht vor dem Herrn. Then David said, O Lord God of Israel, Herr Gott Israels, your servant has heard for certain that Saul is seeking to come to Keilah to destroy the city on my account. Dein Knecht hat als gewiss gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keilah zu kommen, um die Stadt um meinetwillen zu verderben. I have a question. Ich habe eine Frage. Will the men of Keilah surrender me into his hand? Werden die Bürger von Keilah mich in seine Hand ausliefern? Will Saul come down just as your servant has heard? Wird Saul herabziehen, wie dein Knecht gehört See how specific David is? Siehst du, wie genau oder wie präzise we can, David we can be this specific. Ja, wir können so präzise sein. We can close the door. Wir können die Tür schließen. And we can ask our heavenly Father very specific questions. Und wir können unserem himmlischen Vater ganz genaue Fragen stellen. O Lord God of Israel, Herr Gott Israels, I pray, tell your servant. Ich bete, sag deinem Knecht. And the Lord said, und der Herr sprach, he will come. Er wird herabkommen. And notice that the Lord is concise in the way he answers. Seht, der Herr ist sehr, sehr knapp, wenn he doesn't er say antwortet. Like, hi David, how you doing there? Er sagt nicht, hallo David, oh, wie geht's hi, dir? Lord. Oh, yeah. How are your soldiers doing down oh, there? Oh, guten Tag. Wie geht's den Soldaten? Yeah. Ja, ja. How are your kids doing? Wie geht's den Kindern? It could be better. Ja, es könnte besser. How's your wives? Und deine Frauen? I mean, you know, it's coming along. Ja, irgendwie geht's schon. But I had that question, Lord. Aber ich habe eine Frage. Yeah, I know. We'll get to that later. Ja, da kommen wir schon drauf hin. The Lord's not like wasting time here. Gott verschwendet keine Zeit hier. He's going to answer specifically. Er antwortet sehr concisely, sehr knapp. He will come down. Er wird herabkommen. Then David said. Und David fragte weiter. The Lord didn't answer the other question. Der Herr hat die zweite Frage noch gar nicht beantwortet. David said, "Will the men of Keilah surrender me and my men into the hand of Saul?" Werden die Bürger von Keilah mich und meine Hände in die Hand Sauls ausliefern? And the Lord said, und der Herr sprach, "They will surrender you." Sie werden dich ausliefern. Four words, that's all. Vier Worte. Then David and his men, da machten David und seine Männer about 600, auf, etwa 600, arose and departed from Keilah. Sie zogen aus Keilah fort. And they went wherever they could. Und streiften umher von einem Ort zum anderen. In my Bible it says they went wherever they could. Sie, in meiner Bibel steht, sie gingen hin, wo immer sie hin konnten. I like this principle, they went wherever they could. Ich mag dieses Prinzip, sie gingen hin, wo immer sie konnten. Because when we don't know what to do, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, just do something. Just do etwas. Go in the general direction. Dann geh in eine Hauptrichtung. He didn't have to pray again. Er musste jetzt nicht wieder beten. And say, Lord, und sagen, Herr, where do we go now? Wo gehen wir jetzt hin? He just went where he could. Er ist dorthin, wo es ging. And as we walk by faith, und wenn wir im Glauben eben leben, God will direct us. Wird uns Gott lenken. Do what I know I should do. Tu das, was ich weiß, dass es richtig ist. Do the obvious. Tu das Offensichtliche. And the Lord will reveal the unobvious. Und dann wird Gott das Nicht-Offensichtliche auch zeigen. Okay, they went wherever they could. When it was told Saul that David had escaped from Keilah, he gave up the pursuit. Und es wurde Saul berichtet, dass David aus Keilah entkommen sei. Da ließ er davon ab, gegen ihn auszuziehen. Now watch the next verse. Passt auf, nächster Vers. David stayed in the wilderness in the strongholds. Und David blieb in der Wüste auf dem Berg fest. And remained in the hill country in the wilderness of Ziph. Und blieb im Gebirge in der Wüste Ziph. Watch this. Passt auf. And Saul sought him every day. Und Saul suchte ihn alle Tage. But aber God did not deliver him into his hand. Gott gab ihn nicht in seine Hand. See how the scripture contradicts what Saul was claiming? Seht ihr, die Schrift widerspricht genau dem, was Saul eben da gesagt hat. Just because someone quotes scripture verses doesn't mean that they're a spiritual person. Es ist ja keine Garantie, dass wenn jemand Schriftverse zitiert, dass er eine geistliche Person ist. God has delivered him into my hand. Hat ihn in meine Hand ausgegeben. Wow, Paul, Saul's so spiritual. Oh, das ist so geistlich. No. Nein. God said, Gott sagte, and God never delivered David into his ganz hand. Im Gegenteil, Gott hat ihn nie ausgeliefert. Never delivered David niemals into his hand. No matter how much Saul was boasting of this, ganz egal, wie sehr sich Saul damit brüstete, to motivate his men, um seine Leute zu motivieren. The reality was God never delivered David into the hand of Saul. Tatsache war, dass Gott David niemals Saul auslieferte. There's four ways to determine God's will. Es gibt vier Arten, wie man Gottes Willen bestimmen kann. Ich gebe sie euch. Very quickly. Sehr schnell. Number one, it's first and foremost through his word. Durch sein Wort. This is what Saul had rejected. Das ist aber, was Saul abgelehnt hat. He rejected the word of the Lord, so he was rejecting the will of God. Das er lehnte das Wort Gottes ab und damit den Willen Gottes. So God took the kingdom away from him. Und deswegen nahm Gott das Königreich von ihm weg. Now in Psalm 1, Psalm 1, it says, "Blessed is the man who meditates on the law of the Lord day and night." Gesegnet ist der Mensch, der meditiert, nachdenkt über sein Wort Tag und Nacht. I can't express enough. Ich kann nicht oft genug ausdrücken. How much we should spend our time in the summer. Wie viel von unserer Zeit im Sommer wir verwenden. Memorizing scripture. Schriften auswendig zu memorizing lernen. A psalm. Einen Psalm auswendig two zu lernen. Psalms. Oder zwei three Psalmen. Psalms. Oder drei. Memorizing 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13. Hiding the word in your heart. Das Wort im Herzen verbergen. When you're on vacation, im Urlaub, take a Bible. Nimm eine Bibel. Walk into the woods. Geh in den Wald. Memorize Psalm 1. Lerne Psalm 1. Psalm 23. Psalm 23. Psalm 27. Psalm 57. Psalm 51. Psalm 51. These classic psalms. Das sind klassische Psalmen. Where there are so many powerful verses. Wo so viel kräftige Verse drin. That I'm meditating on the word of God day and night. Dass ich meditiere im Wort Gottes Tag und Nacht. To memorize 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13 auswendig lernen. Romans 5. Römer 5. These classic powerful chapters in the word. Diese klassischen Kapitel, diese kräftigsten, aussagekräftigsten. To memorize them. Sie auswendig zu lernen. Hide them in our heart. Sie im Herzen zu verbergen. So that when I go to sleep at night. Dass wenn ich nachts mich hinlege. And I lay my head on my pillow. Und meinen Kopf aufs Kissen legen. I can recite something just before I go to sleep. Dass ich etwas mir aufsagen kann, bevor ich einschlafe. Therefore, being justified by faith. Deshalb, da ich im Glauben gerechtfertigt bin. I have peace with God. Habe ich Frieden mit Gott. Isn't it wonderful? Ist das nicht wunderbar? To just meditate on the word. In Wort, das mit dem Wort Gottes zu meditieren. So that I'm not a naturally minded person. Dass ich nicht ein irdisch gesinnter Mensch bin. So that when I'm in situations, so dass wenn ich in Situationen gerate, what surfaces from the subconscious, das was vom Unterbewussten heraufkommt, and the unconscious, und vom Unbewussten an die Oberfläche, the word of God, it das soll dann eigentlich das Wort Gottes sein, das so that I'm not naturally minded, dass ich nicht irdisch gesinnt bin. But in Romans 8:6, I'm spiritually minded. Doch in Römer 8:6 da bin ich dann geistlich. For spirit, to be spiritually minded is life and peace. Denn geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. But to be naturally minded is death. Aber irdisch gesinnt sein ist tödlich. What a difference. Was für ein Unterschied. To come into a circumstance, in einen Umstand hineinzukommen. To be left on my own. Und mir selbst überlassen. What shall I do? Was soll ich tun? I'll do this. Ich tu das. I'll do that. Ich tu das. Versus having God there. Verse sind nicht. And verses surfacing into my heart. Doch andere, die steigen auf. Colossians 3:16. Kolosser 3:16. Letting the word of Christ dwell richly. Und das Wort Christi soll reich innewohnen. In my heart. Im Herzen. With psalms and hymns. Mit Psalmen. And spiritual songs, geistlichen Liedern, making melody unto God, und mach eine Melodie zum Herrn. That's the difference. Das ist der Unterschied between the natural mind and the spirit. Zwischen dem irdisch Gesinnten und dem Geist. Number one, Nummer eins, he's filled with the word. Er ist mit dem Wort gefüllt. Number two, zweitens, he is surrounded by counsel. Umgeben mit Rat und Seelsorge. Proverbs 11:14. Sprüche 11:14. In a multitude of counselors there's safety. In der Vielzahl der Ratgeber ist Sicherheit. He gets feedback. Er prüft es. He's accountable. Er kriegt Rückmeldungen. Er gibt Rechenschaft ab. We live according to the word. Wir leben dem Wort danach. But sometimes I don't know enough of the word for the situation. Oder einmal weiß ich vielleicht nicht genug, kenne ich das Wort nicht gut genug für die Situation. Maybe I'm making a wrong application here. Oder vielleicht ist es mir bekannt, aber ich wende es nicht richtig an. This decision is too important. Diese Entscheidung ist zu wichtig. I better get some counsel. Ich glaube, ich hole mir jetzt Rat. This is what I think the Lord has shown me. Ich glaube, der Herr hat mir das gezeigt. What does the Lord tell you? Und was sagst du dazu? About what he told me. Über das Gleiche. Do you get a witness on this? Hast du eine Konfirmation? And we do all things with two or three witnesses. Und wir tun Dinge dann mit zwei oder drei Zeugen. 2 Corinthians chapter 13 verses 1 and 2. 2. Korinther 13. All things are established by two or three witnesses. Alle Dinge werden mit zwei oder drei Zeugen festgelegt. So if I'm not sure, wenn ich nicht sicher bin. I mean if the word says meditate on the word day and night. Denn wenn das Wort selber sagt über sich, man soll darin meditieren Tag und Nacht. It's pretty clear. Dann ist es eindeutig. Unless I get a phone call from someone's wife. Außer es ruft mich die Frau von jemandem an. My husband doesn't sleep anymore. Und der sagt dann, mein Mann schläft nicht mehr. He's taken that verse literally. Er nimmt diesen Vers jetzt wirklich buchstäblich. Meditates right through the night. Er meditiert die ganze Nacht. He quit his job. Hat seinen Job aufgegeben. Meditates right through the day. Und meditiert den Tag hindurch auch 24 noch. Hours a day. 24 doesn't Stunden. Eat, doesn't sleep, doesn't nicht go to work. Schläft nicht, arbeitet nicht. Doesn't do anything. Macht nichts mehr. He's been in his bedroom for 4 months now. 4 Monate ist aus dem Schlafzimmer nicht mehr raus. His hair is down to his shoes. Die Haarspitzen sind schon bis zum fingernails are as long as an eagle's. Und die Fingernägel sind so lang wie bei einem Adler. And he stinks like a goat. Und er stinkt wie ein. What do I do? Was soll ich tun? He needs counsel. Ja, der braucht dringend Rat. Desperately, he needs counsel. Dringend. Right? Number three. Drittens. The peace of God. Der Friede Gottes. Colossians 3:15. Kolosser 3:15. Let the peace of God rule your heart. Lass den Frieden Gottes in deinen Herzen herrschen. Many times when we close the door, oft wenn wir die Tür hinter uns schließen, and we're asking God something specific, und wir Gott um etwas Spezielles bitten. Oh Lord, should I take this job? Herr, soll ich diese Arbeit annehmen? Go ahead, Lord, speak to me. Herr, sprich. Yes or no? Just tell me right now. Ja oder nein? Now. Sag mal jetzt. Go ahead, Lord. Komm. Go ahead. Also, ich warte. I'm listening. Yeah. Hör zu. Lord? Ja? Hello? Hallo? Many times, oft, Colossians 3:15, let the peace of God govern your heart. Wo ja steht in Kolosser 3:15, lasst den Frieden Gottes in deinem Herzen herrschen. Follow the way of peace. Folge den Weg des Friedens. God may not speak audibly. Gott mag nicht vielleicht nicht hörbar sprechen. Oftentimes he does through my own mouth. Oft macht es durch meinen eigenen Mund. As I'm speaking to the Lord. Wenn ich mit dem Herrn spreche. Lord, what shall I do with this person? Herr, wie soll ich jetzt mit dieser Person umgehen? There's such a problem. Das ist so ein Problem. Should I pray for them? Soll ich für sie beten? Pray for them. Beten für sie. Oh, thanks, Lord, for answering my prayer. Danke, dass du mein Gebet beantwortet hast. And God just speaks right through your own mouth. Gott spricht durch deinen Mund. This is the first three: the Word, das Wort, counsel, Rat, from godly people who know the Word, von gottesfürchtigen Leuten, and die number das Wort three: Gottes the kennen. Peace of God. Drittens, der Frieden Gottes. Governs my heart. Das soll mein Herz beherrschen. And then number four, und jetzt viertens, the providence of God. Gottes Vorsehung durch Situationen. Lord, I'm living according to your word. Ja, ich lebe nach deinem Wort. I want to marry this girl. Ich möchte dieses Mädchen heiraten. Okay, your word says not to be unequally yoked with an unbeliever. Dein Wort sagt, man soll nicht ein ungleiches Joch haben mit einer Ungläubigen. She's a believer. Yay! Ja. I even brought her for counsel. Ich habe sie sogar zur Seelsorge gebracht. How do we look together? Wie schauen wir zusammen? Wie gut schauen wir zusammen aus? Great. Super. I think it's okay. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Yeah. The body thinks it's great. Ja, und die Gemeinde glaubt, es ist gut. You do? Ja. What does God think? Ja, aber was sagt Gott dazu? Go pray. Bitte. Oh Lord. Ja. Shall I marry her? Soll ich sie wirklich heiraten? Shall I? Just say yes. Sag ja. Lord, ja. Go ahead. Los, sag schon. Do you have peace? Hast du Frieden? Yeah. I got a lot of peace. Ja. Viel Frieden. Are you sure? Sicher? No. Okay. Gut. If you have peace, wenn du Frieden hast, but you're not sure if it's your peace, aber du nicht unterscheiden kannst zwischen deinem Frieden, then ask God to use providence to show you his will. Dann bitte Gott darum, durch seine Vorsehung seinen Willen kundzutun. But it's got to be the fourth. Aber das muss das letzte, das vierte sein. When you make it the first, wenn du das als in der obersten Priorität hast, you're in big trouble. Dann kommst du in Schwierigkeiten. Because this is what Saul did. Weil Saul machte genau das. Saul rejected the word. Saul lehnte das Wort ab. He rejected the counselors of the word. Lehnte die Seelsorger. Samuel. Den Samuel. He didn't have the peace of God. Hatte nicht den Frieden Gottes. But he had so-called providence. Doch er hatte sogenannten Vorsehungen. Look, David is in Keilah. Der David ist in Keilah. And there's no way out. Und da kann man ja nicht mehr raus. God has delivered him into my hand. Gott hat ihn meiner Hand ausgeliefert. Really? Aha. But wirklich? Saul, you have rejected the word of the Lord. Jedoch Saul, du hast das Wort des Herrn abgelehnt. You have rejected the counselors of the Lord. Du hast die Seelsorger und die Ratgeber vom Wort Gottes abgelehnt. You don't even have the peace of God. Und den Frieden Gottes hast du auch nicht. So how can you claim the providence of God? Wie kannst du dann behaupten, dass du unter Gottes Vorsehung lebst? A godly confession. Ein gottesfürchtiges Bekenntnis. Without repentance. Ohne Umkehr. Is nothing more than wishful thinking. Ist einfach nur ein Wunschdenken. Did you get that? A so-called godly confession. Ein sogenannter heiliger Ausspruch. We know the Lord works all things to the good. Wir wissen, dass Gott alles zum Guten bewirkt. So I'm going to go rob this bank. Deswegen werde ich jetzt diese Bank ausrauben. It's going to work to the good. Es wird zum Guten sich hinwenden. We're not going to get caught. Yeah. Wir werden dann nicht verhaftet werden. What are you doing? Was macht sie da? You think that's a godly confession? Glaubt ihr, dass das wirklich ein heiliger Ausspruch ist, ein heiliger Ausdruck? A godly confession without repentance is nothing more than wishful thinking. Denn einfach nur ein heiliges Gerede ohne eine inneren Umkehr ist ja nur ein Wunschdenken. Very good. Say that again. Give him a big hand. That was great. Try that again. Ein heiliger Ausspruch ohne innere Umkehr ist einfach nur ein Wunschdenken. Very good. Thanks. So let's close with that. Schließen wir darin ab. But again. Wieder. It's his word in my heart. Es ist sein Wort in meinem Herzen. And then it's counsel from godly people. Es ist Rat von gottesfürchtigen Then it's the peace of God speaking to me in my prayer closet. Es ist der Friede Gottes, der im Gebetskämmerchen zu mir spricht. And most of the time that's enough. Oft ist reicht das schon. But many times it has to go to providence. Doch sehr oft muss man dann noch die Vorsehung mit einschließen. In 1998 we prayed, God, beteten wir. Should we take this building? Herr, sollten wir dieses Gebäude nehmen, das Ganze? What should we do? It's available now. Was sollen wir machen? Es ist da, man kann es nicht kaufen. The dance school is moving out. Die Tanzschule wird rausziehen. They have no money. Die haben kein Geld. What shall we do? Was sollen wir tun? And you know we were fine the word you know to go and build the kingdom and everything the word the counsel and the peace was all there. Wir hatten das Wort Gottes und den Frieden und das war alles da. But was it peace? Oh Lord, this is a big decision. Oh Herr, das ist wirklich eine große Entscheidung. Should we step out in faith? Sollen wir jetzt wirklich einen Glaubensschritt machen? Should we be more careful? Sollen wir mehr zurückhalten? It's so hard to figure this out. Help us. Es ist schwer, Gott hilf uns. And the dance school got a grant from the government. Doch die Tanzschule, die hatten eine Förderung von der Regierung bekommen. And they stayed. Und die sind geblieben. And I said, und ich sagte, that's the Lord. Thank you. Das ist der Herr. Danke. For answering it through providence. Das war jetzt durch die Vorsehung beantwortet. And in January, und in Jänner, we were about to offer the dance school money to leave. Waren wir nahe dran, der Tanzschule Geld anzubieten, nur dass sie auszieht. We were talking about it on the board. Wir haben das eben im Vorstand schon besprochen. How much could we afford to give them so they would move out? Was können wir uns leisten, um sie zu motivieren, damit dass sie auszieht? And the next thing we knew, they were moving out anyway. Doch die sind dann sowieso weg, bevor wir das noch richtig verfolgen konnten. The providence of God. Gottes Vorsehung. So the providence of God is a very real thing. Die Gottesvorsehung ist was Wahrhaftes. And that means that God is moving. Das bedeutet, Gott bewirkt. He's moving in events and situations. Er bewegt sich in Situationen. But the natural mind will always put that on the top. Doch der irdisch Gesinnte wird das immer als Top-Priorität machen. To make itself look spiritual. Um geistlich auszuschauen. When it is the most carnal thing we can imagine. Obwohl es dann das Fleischlichste ist, was man sich vorstellen kann. Amen. Amen. So let's pray. Beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute Abend. For your word. Für dein Wort. We can meditate on it. Wir können darin meditieren. We can memorize it. Wir können es auswendig lernen. We can read the stories. Wir können die Geschichten lesen. We can go to Bible school. Wir können in die Bibelschule gehen. We can come to services. Können zu Gottesdiensten kommen. We can do Bible studies. Und können auch Bibelrunden machen. Teach the children. Die Kinder lernen. Share our faith with our neighbors. Unseren Glauben mit den Nachbarn teilen. Thank you tonight for your word. Danke heute Abend für dein Wort. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening.